Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Monika Kalcic. Wir haben uns seinen Körper angeeignet und ihn in einen Metallkasten gesperrt. Dort wird er täglich von vielen Menschen durch ein Guckloch angestarrt, das an einen Geldautomaten erinnert. Der Mann vom Thiesenjoch, die berühmteste Gletschermumie der Welt, genannt Ötzi. Ein Hirte war er, gestorben vor mehr als 5000 Jahren. Der österreichische Autor Bodo Hell, der jeden Sommer als Hirte auf einer Alm arbeitet, hat sich für sein Hörstück Thiesenjoch Aufstieg zur Fundstelle die Figur des Ötzi angenommen. Wie starb er und wem begegnete er auf seinem letzten Weg? Gemeinsam mit dem Tonmeister Martin Leitner begab sich Bodo Hell im Sommer 2015, 25 Jahre nach der Auffindung der Gletscherleiche, in die Ötztaler Alpen. Wir waren zweimal dort, im Anfang Juni, da gab es noch recht viel Schnee, und sind nur bis zur Similaunhütte hinaufgekommen, durch das Thiesental von Süden herauf, vom Schnalztal aus. Von dort sieht man auch die Fundstelle. Eigentlich sieht der direkte Weg zum Thiesenjoch fast einfacher aus als die Strecke, wo heute der Wanderweg verläuft. Das war aber eine große Täuschung. Also es sieht von unten so aus, aber wenn man den Weg geht, und wir sind ihn gegangen, ist es dann wesentlich schwieriger. Es ist sehr lockeres Gestein, es sind doch einige Kletterstellen dabei, die nicht ungefährlich sind. Es gab viel Steinschlag, mussten einmal umkehren, haben es aber letztendlich geschafft, den vermutlich letzten Weg des Eismanns zu gehen. Das Ergebnis dieses Aufstiegs zum 3210 Meter hohen Thiesenjoch in den Ötztaler Alpen ist eine literarisch-akustische Rekapitulation. Bodo Hell leiht seine Stimme einem Ötzi-Geist, der aus heutiger Sicht über die Theorien erzählt, die inzwischen über den Eismann bekannt sind. Es ist die Geschichte von der Vermessung eines Menschen. Wir kennen seinen Mageninhalt genauso wie seine Stimmlage, angeblich ein Countertenor. Ötzi ist aber für Bodo Hell auch ein Ahne, der nicht losgelassen wird und daher nicht zur Ruhe kommt. So beginnt das Hörspiel anders, als man sich eine Bergbesteigung vorstellt. Keine Stille in der Natur. Man hört Motorengeräusche, Verkehrslärm, eingefangen von Martin Leitner. Er wurde ja direkt am Scheitel, am Joch des Alpenhauptkamms gefunden. Und heute klingt natürlich eine Alpenüberquerung für uns ganz anders, weil wir ja hauptsächlich motorisiert die Alpen überqueren. Und da gibt es zum Beispiel sicher für Tiroler Motorradfahrer so eine schöne Tagesrunde durchs Ötztal hinauf, übers Timmelsjoch, in das Passaiertal hinunter, dann über den Jaufenpass und dann über den Brenner zurück. Das ist so eine, nehme ich an, schöne Tagestour für Motorradfahrer. Und heute ist natürlich der spektakuläre Ton einer Alpenüberquerung sind die Motorradgruppen, die Spitzkehren über die Pässe fahren. Also es ist eine heutige Alpenüberquerung eigentlich, die man zuerst hört. Die Sendung ist eine Produktion in 5.1. Das heißt, sollten Sie über eine Surround-Anlage verfügen und Ö1 digital empfangen können, dann ermöglicht dies einen besonders intensiven und differenzierten 360-Grad-Höreindruck. Das bin ich mir gewiss und weiß mich zugleich dagegen machtlos, dass man mir nämlich selbst darin keinen Glauben schenken wird, wenn ich meine eigene Version dieses derart weit zurückliegenden Geschehens einbrächte, nämlich 5300 Jahre vor heute, samt finalem Pfeilschuss, Vornübersturz und vermutetem Exitus durch Verbluten. Vor- und Nachgeschichte dieses tödlichen Ereignisses auf dem Alpenpass inbegriffen. 3, 2, 1, 0 Meter hoch. Und zwar einbrächte in die seit der Auffindung meiner unsterblichen Überreste im weglosen Gelände nicht abreißende Diskussion um diesen Wust, Rest ungeklärter, vielleicht auch unklärbarer Tatsachen und Folgerungen. Ganz gleich, ob so ein dezidiertes Plädoyer aus dem Mund des Betroffenen, Getroffenen, also von mir selbst, emotionslos oder mit gehöriger Emphase vorgetragen würde. Sogar wenn die Details des Handlungsablaufs meinerseits gewissenhaft wiedergegeben und die Gründe dazu plausibel erläutert würden, die Motivenkette des vermuteten Verbrechens samt Zufällen der Reihe nach Wort für Wort und Satz für Satz wiedergegeben wäre, explizit in Verbal- und Körpersprache, am besten auch psychodramatisch dargestellt, mag sein nachgestellt durch ein animiertes Double des sogenannten Eismanns, also mir. Wie solches Ton- und Bildmedial inzwischen ohne weiteres einzubringen wäre und bis in den hintersten Ausstrahlungswinkel hinein schon gang und gäbe ist, Fell besetzt und zugleich Fehl besetzt. Das haben die sicher alles nachgestellt. Man ist auch mit der Kleidung raufgegangen auf den Gletscher, mit diesem Grasmantel und den Fellen. Das ist heute eigentlich schwer machbar, weil die Felle saugen sich dann mit Feuchtigkeit voll und ist schwierig, darauf zu kommen. Ja. Tiesenjoch. Tiesenjoch. Aufstieg zur Fundstelle. Eine akustische Rekapitulation. So, jetzt können Sie gerne das Mitmachprogramm mitmachen. Heute arbeiten wir mit Lehm, machen in so ein kleines Gefäß, ja, und stellen das dann an die Feuerstelle, damit es trocknet. Parlate italiano? Sì. Man würde mir nicht glauben. Nicht einmal bei der Erwähnung der unschuldigen Tatsache aus dem damaligen Alltagsgeschehen, dass etwa das Kochen in Birkenrindegefäßen zu meiner Zeit allgemein üblich war. Genauer das Erwärmen der breiigen Speisen durch Einbringen heißer Steine in die gebundene Nahrungsmasse, wobei das Gefäß dicht gehalten hat. So, und dann hoffe ich, dass heute nicht alles zu feucht ist, das Material, dass es auch gelingt. Und hier muss ich so lange schlagen, bis ich einen großen Funken, bis ein großer Funke auf diesen Blättchen landet. Ja, der glimmt schon ganz gut. Denn diese weithin proklamierte Unwahrscheinlichkeit, dass auch Glut in frisches Grün gewickelt so transportiert werden konnte, wie es den Funden nachzuschließen vermutet wird, war nur ein Nebeneffekt unserer umfassenderen Birkenrindenpraxis. Vom antibakteriellen Birkenporling gegen Peitschenwurmbefall bis hin zum Universalklebemittel, dem destillierten Birkenpech. Also, diese Unwahrscheinlichkeit des Gluttransports steht auf einem anderen Blatt, respektive auf einem anderen Rindenstück, auf welches wir schon als Kinder gern unsere Zeichnungen und geheimen Briefbotschaften, analphabetisch versteht sich, niedergeschrieben hatten, wenn wir nicht Ort und Zeit geheimer Treffen mit Urinstrichen auf Basthäute gepinselt haben, die dann vom Adressaten über Feuer übelriechend sichtbar gemacht werden konnten und die gewünschten Stelldicheins nach sich zogen. Und schau, dass mir das nicht erstickt. Und dann muss ich es jetzt noch belüften. Übrigens, das Fruchtfleisch des Zunderschwamms, sogenanntes Trema, wurde vor Gebrauch auch mit Urin, und zwar zur Stickstoffanreicherung benetzt, damit es sich am Pyritfunken leichter entzündete. Und weil wir schon beim Pflanzengebrauch sind, Zaufen, Zischbelen und Bummelen, also Grästling, Felsenbirnen und Sauerdorn alias der persische Sumach, gehörten genauso zu unserer Bärennahrung wie die vielbeschworene Kornelkirsche, das Dirndl, die man in meinem Magen gefunden haben will, bis sie sich in eine Schlehenfrucht verwandelt hat, wie wir sie zur nachmittäglichen Zwischenmahlzeit der Marende oder auch sonst immer unterwegs als säuerliche Aufwecknahrung zu lutschen und kernausspuckend zu schlucken pflegten, ohne sie groß als medikamentöse, also phytotherapeutische Beere zu bezeichnen. Damit würde ich sowohl in den Augen der ausgewiesenen Forscher, die an der Feuchtmumie selbst und am gesamten Fundkomplex von der Unter- und Oberbekleidung bis zur Ausrüstung emsig tätig sind, als auch in der Meinung der Hobbyarchäologen und Fachjournalisten den kursierenden Vermutungen und Theorien, Hirtenstreit und Herdenraub, Grenzkonflikt und gewaltsame Generationenablöse im eigenen Clan, Kampf um Kupfervorkommen, Kontrolle von Handelsrouten, Abrechnung aus privaten Gründen oder gar Verwechslung. Nur eine weitere ebenso anfechtbare Version hinzufügen, wie es die ihre jeweilige ist. Vielleicht würde man mir nicht einmal glauben wollen, wenn ich hoch und heilig versicherte, bei den entscheidenden Ereignissen während des Aufstiegs und am Joch selbst leibhaftig dabei gewesen zu sein. Ob in einen Vorderhalt gelockt oder als Endstation einer aussichtslosen Flucht vor einem oder mehreren Verfolgern, vielleicht auch einfach nichtsahnend oder schicksalsergeben, wie jener majoritische dritte Hirte aus dem rumänischen Lied um das weissagende Lämmchen, das ihn vor einem mörderischen Komplott der anderen beiden Kollegen zu warnen sucht. Wobei dieser beneidete gute Hirte ganz bewusst den Tod, also den Opfertod, auf sich nimmt, Christusaffin, ohne zu flüchten oder Gegenwehr zu leisten. Auch wäre ich ja bei vollem Bewusstsein oben angelangt, welches anfangs vielleicht durch die übermäßige Anstrengung des stundenlangen Aufstiegs mit verletzter, also kaum brauchbarer rechter Hand auf eine Höhe von über 9000 Fuß etwas beeinträchtigt hätte sein können und dann durch den Blutverlust vollends getrübt wurde, wie alle seit der späten Entdeckung der feststeckenden Pfeilspitze hinterm oder vorm linken Schulterblatt an der Unterschlüsselbeinarterie annehmen, und dass meine geistige Präsenz schließlich ganz entschwunden ist. Wo der Ötzi gefunden worden ist, ist das Diesenjoch. Das ist das Joch der Diesen. Das ist auch eine alte europäische Gottheit, weibliche. Alles weibliche Gottheiten. Und das ist, nur im Wallis ist es so konzentriert auf weibliche Gestalten, mythische weibliche Gestalten, wie hier in den Ötztaler Alpen, in diesem zentralen Raum. Immer vorausgesetzt, wir gehen davon aus, dass man mich nicht schon unten, wie es einer der Pfeilschützen hier herausgemeißelt als rituelle Möglichkeit zeigt, ins Jenseits befördert. Und als einbalsamierten Leib zu jenem Platz am Tiesenjoch. Sogar dieser korrekte Name hat sich als Fundort gegenüber dem etwas höher gelegenen Hauslabjoch, von dem mein Nürnberger Auffindepaar herübergekommen ist, noch nicht der durchgesetzt, und also hinaufzuschaffen bemüht war. Speziell unserer Göttin namens diese, dieser näher der dem Himmel und also auch den Göttern und speziell unserer Göttin namens diese, dieser näher ist. Der Ötzi ist ziemlich sicher in mumifiziertem Zustand auf das Diesenjoch transportiert worden. Man muss nur einmal dieses natürliche offene Felskistengrab nach zwei Seiten und oben hin offene Felskistengrab im eingebettet in mannigfaltiger Granateneinsprengsel auf den kristallinen Platten. Dort ist an einem Kistengrab bestattet worden, rituell. Um zu erahnen, dass es sich um eine mögliche Absprungvorrichtung in den spätneolithischen Himmel handeln könnte. Vielleicht gibt es einige wenige Personen, die dieser Roman in Fortsetzungen um den wertvollsten und bisher einzigen aus solcher Frühzeit erhaltenen Leichnam der Menschheitsgeschichte, vorläufig mit Alleinstellungsmerkmal, auch das Auffindungsdatum ist keines wie jedes andere. Es wird der 19.09.1991 sein. 1991991, also ein makelloses Zahlenpalindrom. Von Grund auf wenig erfreut. Also Personen, die den gekrümmten Leib, wie er jetzt umgedreht auf dem Rücken, aber mit nach wie vor gelähmtem und ausgerenktem linken Arm in der Bankomatkühlzelle des ehemaligen Bozener Bankgebäudes liegt, und nach der Besuchszeit wieder weggefahren wird. Bei Stromausfall starten innerhalb von 12 Sekunden zwei Dieselaggregate. Diebstahl scheint schier unmöglich, denn innerhalb von einer Minute sind die Einsatzkräfte da. Vielleicht gibt es also einige wenige Personen, die das fortgesetzte Untersuchungsprogramm gar nicht so wissenschaftsbesessen betrachten können, sondern diesen Dauerbrenner an anthropologischen Informationen begraben sehen möchten. So wie man dann den 2000 Jahre jüngeren Mann im Salz nach seiner Auffindung und Würdigung im Spätbarock wieder in die diesmal geweihte Erde des Kirchhofs gesenkt hat, senken wird. Im fernen Salzzentrum Hallstatt. Was von den Archäologen und Mikrobiologen immer noch bedauert wird. Die zahlende Öffentlichkeit scheint sich kaum etwas dabei zu denken, wenn sie mein leibliches Relikt, das für alle beiläufigen oder auch indolenten Museumsbesucher Blicke durch ein schusssicheres Glasfenster geschützt bereit liegt, als moderne Reliquie begafft. Im besten Fall, um zu erfahren, was wir, die Nachgeborenen, immer schon gewesen sind und sein werden, falls die Evolution nichts anderes mit uns vorhat. Nicht genug damit, will man mich durch Rekonstruktion des Stimmkanals, also des gesamten Hohlraums zwischen hinteren Stimmlippen und vorderen Mundlippen, quasi wieder zum Sprechen bringen, ohne dass man aber beabsichtigt, mir wirklich zuzuhören, obwohl ich mich in einem Fort äußere. Geht es den Forschern des Ambulatoriums für Phoniatrie doch in erster Linie darum, Tonhöhe und Intensität jenes Schreis, den ich nach Eintreffen des ungeklärten Pfeilschusses ausgestoßen haben soll, lebensecht nachzuahmen. Vielleicht kann man eine solche virtuelle Aufnahme des finalen Aufschreis dann im neuesten der grassierenden Eismann-Filme, die mich zu einem Opfer verdienter Rache infolge vorangegangenen Totschlags meinerseits machen und im fernen Kärnten gedreht werden, zusätzlich zu allen sonstigen Simulationen, Stimulationen einsetzen. Doch was meine Stimmlage zu Lebzeiten betrifft, das unverwechselbare Timbre einer Stimme bezeichnet man ja als Fingerabdruck der Seele auf den Stimmbändern. So hat ein Ärzteteam des Krankenhauses Bozen anhand der Stimmritzenanalyse an meinem körperlichen Relikt endoskopisch feststellen können, dass ich eine höhere Stimmlage als die normale gehabt haben müsste. Countertenor oder Altus. Während gleichzeitig in der Medizinischen Hochschule Hannover das Genom des Helicobacter pylori rekonstruiert wurde, das die Menschenwesen seit mindestens 100.000 Jahren wenn sie sich damals schon als Menschen bezeichnet haben, in ihrer Magenschleimhaut tragen und das auch bei mir heimisch ist. Eine aggressive, heute in Mittel- und Südasien kursierende Form noch dazu. Ob solches aber zu realen Magenschmerzen geführt hat oder nicht, behalte ich wie den Keim selbst für mich, sowie den weiteren halbverdauten Mageninhalt, welcher darauf hindeuten könnte, dass ich oben angekommen in aller Seelenruhe eine kräftigende Jause einnahm. Karies sowieso oder auch nicht. Stark abgemahlene Zähne aufgrund des steinernen Mahlguts im Mehlbrei. Stressfolgen durch fortgesetzt gefahrenreiche Lebensweise. Nicht nur wegen feindlicher Nachbarn und Konkurrenten, die auf Viehdiebstahl aus waren, sondern auch infolge Absturzgefahr und Schlechtwettereinbrüchen im allerdings höher als heute hinauf bewaldeten Weidegebiet. Blitzschlag und massenhaftes Umfallen von Schafleibern infolge Stromdurchfluss zum Herzen in sogenannter Schrittspannung. Eine nachweisbar überstandene Borreliose nach Zeckenbiss oder Mückenstich kommt dazu und eine dauernde akute Laktoseintoleranz wurden mir, wie 40% der Mitteleuropäer, detto attestiert. Obwohl ich mich immer wieder gern unter eines der geduldigen Mutterschafe gelegt habe und mir dessen Milch direkt nach einem ersten Spritzer beiseite, also relativ keimfrei, in den Mund zu melken. Gämsen- oder Ziegen- oder Steinbockfleisch? Das ist nicht die entscheidende Frage. Alle drei Sorten kann man getrocknet als Kraftnahrung und idealen Proviant bezeichnen und verzehren, Fliegenmade hin oder her. Oder man zerschneidet und zerklopft die Bestandteile, Trockenfleisch sowie die sauren Beeren, und vermischt sie mit heißem Fett, was später im Indianischen als Pemmikan bekannt ist, und welches als Nahrungsmittel, habe ich mir sagen lassen, für als solche bezeichnete Expeditionen sogar eingedost wird. Wobei man aber vor Bleivergiftung nicht immer gefeit sein soll. Beträfe das nun heute gar Wallfahrer von der Nordseite übers Niederjoch und hinunter nach unserer Frau oder Schafauftreiber von der Südseite her übers nämliche Joch samt Gletscherüberquerung ins Niedertal hinab. Ja, heute sind auch die Pilger rübergekommen von Zölden, die kommen alle 3 Jahre. Und die sind halt bei Regen gegangen dann. Da kommen die mal eine Wallfahrt von Zölden. Alle 3 Jahre sind das nur Männer. Mhm. Und die sind halt heute auch gekommen. Ich habe gar nicht mehr gerechnet. Auf Nacht völlig nass und Ding. Einer ist ausgerutscht, ja, aber das so ist. Genau. Der erste mit der 5, aber beim zweiten können schon mehr sein und so. Und wenn einmal die erste Gruppe oben ist, die zweite Gruppe, die waren ja an die 700 Schafe, 800, also haben wir 3-4 Leute hochgebracht. Aber bei der ersten mit 130, da sollten schon 5, 6, 7 Leute sollten da schon sein. Den Weg hinauf haben sie ja, stehen sie meistens einen Tag vorher schon scharf hin, wenn es ist. Aber dann hat es über Nacht, geschnitten. Also es war runter, der Weg war sehr schwer, nach Fendt runter. Und dann natürlich die Hinterseite runter. Da haben wir die vorne weg raufgeschaufelt haben, die sind auch mit Schneeschuhen, haben wir gemeint, über den Gletscher runter, die hintere Seite. Hat sich nicht als das Wahre bewiesen, weil man mit den Schneeschuhen in den Schnee nicht so fest tretet und dann sind halt die Schafe, brechen dann trotzdem ein. Das ist eine Lehre fürs nächste Mal. Das Bessere ist, viele Leute ohne Schneeschuhe wäre die Spur besser als mit Schneeschuhen. Vielleicht sollten wir vor dem Aufbruch ins weitläufige Weidegebiet mit und zu unseren Schafherden beiderseits des zentralen Gebirgshauptkamms und dann speziell zur rekonstruierten letzten gemeinsamen Wanderung durch die Mikrotoponyme also durch die besetzenden, kleinteiligen Flurnamen, oft auch mundartgetreu und jüngst in Neuitalienisch O wer? Ettore Tolomei. Wiedergegeben Rio della Costa für den Tiesental Leiterbach und Labyrinth fürs Schneckenhaus, zu den diversen Übergangsjöchern, die topografischen Eckdaten rekapitulieren. Teschel, Timmels, Thiesen, Hoch- und Niederjoch, Finail, Similaun, Marzell oder Martell? Von Martell wird's hell. Da oberhalb von Thiesenhof geht's durch, nicht? Ja, oberhalb von Thiesenhof durch geht's. Da geht's auch und dann geht's da oben so schräg daneben in Rohan. Jetzt haben wir alle oberhalb vom markierten Steig bis zum Hauser. Ja, da müssen wir drüber. Das heißt, man Grasgräb, grosser Gräben, grosser Graben. Und dann geht's rein zum Thiesenberg. Und dann geht's eben rein und dann mal auch. Sollten also vorerst die topografischen Eckdaten rekapitulieren, wie sie nach neuestem Kenntnisstand vorliegen, quasi als Gepäck und Rüstzeug hinreichender Gewissheit zur Darstellung und gar weiteren Entschlüsselung des Unbegreiflichen, welche ja auf diesem bisher einzigen Menschenfund aufbaut. Augen auf, archäologische Funde. Seit Jahrtausenden hinterlassen Menschen ihre Spuren im Hochgebirge, ob Krieg, Handel, Jagd oder Alpinismus. So vielfältig. Und wie glücklich wäre man in der Schweiz, hätte man auf dem Schmiedejoch, diesem Pass im Wallis, nicht nur die vergleichbaren Ausrüstungsgegenstände, sondern auch die zugehörigen Träger und Trägerinnen gefunden. Helfen Sie uns, diese Geschichten aufzuspüren und die Funde zu bewahren, indem Sie jeden möglicherweise historisch interessanten Gegenstand melden. Was ist zu tun? Bei größeren Objekten belassen Sie bitte den Fund vor Ort und markieren Sie die Position. Außer unter Kindern scheint es bei fernen Nachgeborenen nicht leicht zu sein, sich so eine Jäger-Hirten-Horde in ihrer vielfach verflochtenen Clanstruktur und ihrer spezifischen Aufgabenteilung vorzustellen. Markieren Sie den Fundort deutlich, damit er wiedergefunden werden kann. Drängt doch der individualisierte Mensch der Spätzeit, ich AG-haft und solo selbstständig, aus den überlebenswichtigen Bindungen der Gruppe in eine kalte soziale Einsamkeit hinaus, die er in einer Gletscherleiche nur zu gut und gern manifestiert sieht, fälschlicherweise. Im Falle eines Fundes kontaktieren Sie bitte das Amt für Bodendenkmäler, das Gemeindeamt oder die Karabiniere-Station in der nächstgelegenen Ortschaft. Hineingestoßen in hartes, aber auch praktisches Können extrem forderndes und kenntnisreiches, sehr wohl ausdifferenziertes Erden- und traditionelles Herdenleben, der von den späteren sogenannten Vorzeit als Abstammungsindividuum mit selbstverständlich zwiefacher Erblinie in Tirol und in der Schweiz gibt es schon 41 Personen mit vergleichbarem DNA-Muster. Wobei die väterliche, die Linie G2a, weltläufig in den vorderen Orient der frühen Viehzüchter führt. Von dort sollen ja Mensch und Vieh auf dem Landweg um 10.000 vor unserer Zeitrechnung ins Alpine eingewandert sein. Ein bisschen Ötzi steckt in jedem von uns. Man spricht dabei von der neolithischen Revolution, die schon Jahrtausende vor mir von Osten her den Balkan erreicht hatte. Während die mittlerweile obsolete mitochondriale mütterliche Erbsubstanz dagegen die Linie K1F eng umgrenzt in den kargen wie partiell fruchtbaren Alpenbogen daselbst hereinweist. Simon Gerber aus der Schweiz ist stolz auf seine Verwandtschaft mit Ötzi. Und vieles hier ist akkadische Kultur. Von ursprünglicher und späterer Heimat kann wohl in beiden Fällen nur sehr bedingt gesprochen werden. Ist hier in diesem Teil, wo die Leute sind, herausgewandert aus dem Nahen Osten, sind über die Alpen entlang gezogen für ihre riesigen Viehherden. Unser ältester Dialekt hat verschiedene Wurzeln, gleiche Wurzeln, gleich zum Teil ganz die identen Wurzeln, etwa mit den ältesten Sprachen, die ein anderer Forscher meinte, ist eine frühsemitische Sprache. Also auf jeden Fall akkadisch. So durfte ich, wie es in den Weltblättern zu lesen steht, gar schon als Kind das spezifische Quellwasser des oberen Eisacktales zu mir nehmen. Diesen Namen Eisack, der sich heftig bewegend bedeutet, trug der Fluss zu dieser Zeit klarerweise noch nicht. Das heißt, man hat die Mineralzusammensetzung der Feldturnser Quellen, aus denen ich die ersten Jahre getrunken haben soll, in meinem Zahnschmelz konserviert nachweisen können. Und wenn die Weisheitszähne von vornherein ganz fehlen, wie bei mir, zuerst hat man das als Hinweis auf ein jugendliches Alter fehlinterpretiert, brauchen sie auch nicht, weil vielleicht mit 46 Jahren schon morsch gezogen zu werden. Abgesehen davon ist mein gesamtes Gebiss ja vorhanden. Mit einer Glückslücke in der Mitte von 4 mm Breite, dem Diastema mediale. Dazu würde eine Serie von Bo-Reilschen Querfurchen auf den Fingernägeln auch bei rezenten Menschen auf Stresssituationen in bestimmten Wochenabständen hinweisen. Wachstumsstillstand als Folge von Infektionen, Vergiftungen und Ähnlichem. Ich weiß nicht, ob der postmortale Nägelzuwachs den Zeitpunkt des Ablebens ebenso deutlich als vielleicht tiefste Borelsche Rille aufscheinen lässt. Dass ich mir die Vielzahl medizinischer Hautschnitte, nämlich gezählte 59, in welche Holzkohle eingerieben wurde, die dann blau erscheinen und Schmerzen an neuralgischen Punkten lindern sollen, dass ich mir diese sogenannten Tattoos an Akupunkturlinien nicht selbst beigebracht habe, schon gar nicht jene neben der stark beanspruchten Lendenwirbelsäule, wird man wohl verstehen. Das ist Sache einer medizinkundigen Person in unserer Gruppe, wenn auch Allgemeinwissen seit Jahrtausenden, nämlich eine Frühform von Palliativmedizin gegen Schmerzen bei Sklerotisierung als krankhafter Verhärtung, Arthrose durch Abnützung, Gelenksspaltenverschmälerung, Verletzungen des Meniskus Hinterhorns am rechten Knie, Verschleiß an Waden und Sprunggelenken etc. Von Ursachenbehebung mittels dieser feinen Nervendurchtrennung kann man schon angesichts fortdauernder körperlicher Belastung gar nicht sprechen. Während bestimmte Baumpollen im Darm gefunden auf den typischen Mischwald des Schnalstals mit seinen charakteristischen Hopfenbuchen, die bis Ende Juni blühen, auf den Frühsommer hinweisen, der Verdauungsgrad dieser Pollen könnte sogar anzeigen, dass ich mich 12 Stunden vorher noch im Tal unten aufgehalten habe, sieht es mit den Spitzahornblättern als Glutumhüllung im Birkenrindengefäß anders aus. Sie könnten auch erst etwas später, etwa im Juli, gepflückt worden sein. Der Zeitrahmen ist also ziemlich eingeschränkt. Auch die im überraschend prall gefüllten Magen gefundenen Adlerfarnsporen deuten auf ein sommerliches Zeitfenster hin. Obwohl in der Naturküche nur die Frühlingstriebe dieser nicht ungefährlichen Farnart zu Mixed Pickles verarbeitet werden. Im fernen Japan soll das ausschließlich Frauensache sein. Die Örtlichkeit meines Aufbruchs ins Gebirge dagegen muss im Ungewissen bleiben. Aber natürlich würden sich gern diverse Ortschaften wildnishaften Charakters damit schmücken können, dass ich in ihnen mehr oder minder ansässig war, worauf die Menschen vieler Herren Länder, bevor sie ins alpin-mediterrane Lebensgefühl der unvermeidlichen Kurstadt Meran eintauchten, dorthin zu den vermuteten frühen Wohnstätten pilgern würden, etwa am Sonnenhang über Naturns und Schars in die Weiler Oberortel oder Unterjuval. Aber warum sollte nicht ein Alitz oder Matatsch über Laas draußen im Haupttal ebenso als Aufenthaltsort möglich sein? Gehen doch noch heute von dort die unterwegs an Zahl anwachsenden Schafherden ab, um in zwei Tagesetappen die Weidegründe der Nordabdachungen und ehedem Grünen den westlichen Ötztaler Seitentäler zu erreichen. Matatsch, dann komme ich genau am Bernuihof vorbei. Bernui, da nehme ich noch vom Mar die Schafe mit. 300. Dann habe ich vom Hof voran, waren die 40 circa mit. Und dann von Innerecken, da waren auch noch. Ah, es sind etwas 20, 30 knapp. Und dort geht es her, durch Schlandrauntal. Ja, da ist jetzt der Steig. Ich muss da anders fahren. Den Steig, durch den Wohlweg geht es nicht, weil da sind Stufen drinnen und Latern. Das geht vom Fußgänger auf Wipfel die Schafe. Allerdings können bei diesem Kleinviehtrieb unsere fein geflochtenen Lindenbastschuhe nicht verwendet werden. Ich muss da rein und dann raus muss in die Teißen und dann im Weg entlang rein. Mit ihrer Außen- und Innenverkleidung Hirschleder und Heu. Je nach, wenn es warm ist, dauert es länger. Und weil der Sonnenberg da, das ist die Durchquerung der Sahara. Wenig Hofbräu. Wobei die Sohle durch zusätzliche Lederstreifen etwas rutschfester gemacht wurde. Die halten bei trockenem Wetter zumindest auf den schneefreien Strecken. Und vernackt. Wo es aber neuerdings? Im Kaser, damals ein Hof, Oberkamphof, da in die Kurven. Mit Laufschuhen? Genau das da drinnen, genau das ist es, jawohl. Fürs Trailrunning? Das ist der zweite Tag. Oder mit trendigen und leichten Chucks, Converse-Cons und Connies, genauso bergan geht. Welche ja ursprünglich als Basketballschuhe gedacht waren, heute aber die erfolgreichsten Schuhmodelle der Geschichte überhaupt darstellen. 655 Millionen verkaufte Exemplare seit 1917 weltweit. Würden wir unter heutigen Bedingungen nämlich mit Restschneefeldern oder Taunässe nach Neuschnee oder gar im strömenden Regen zur Schafauftriebszeit über rutschendes Plattengelände, das nur von Ferne als leicht gangbar erscheint, da hinaufstapfen müssen, wären beide Bequemschuharten, der Heuschuh und der Stoffschuh, ziemlich ungeeignet. Und der klassische Bergstiefel samt Gamaschen und Überhose käme wieder zu seinem Recht. Dass ich unfertige oder gebrauchsunfähig gemachte Waffen und Geräte, zum Beispiel 14 Nothelferpfeile, von denen nur zwei einsatzbereit waren, bei mir trug, die wie alle Beifunde im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz konservierend untersucht wurden, wofür der damals zuständige Bundesminister Erhard Busseck lieber eine österreichische Institution ausgesucht gesehen hätte, wird bisweilen als Argument für keine kriminelle, sondern für eine rituelle Gewalttat ins Treffen geführt, denn mit einem Bogen Rohling aus Eibenholz lässt sich vorerst nichts Kämpferisches ausrichten. Das war die Periode der mittleren Steinzeit, 9500 vor Christus, als Jäger und Sammler jeweils in den Sommermonaten die Hochgebirgslagen aufsuchten, um Steinbock, Gämse und Murmeltier zu jagen. Ich darf nur auf eine vielleicht bemerkenswerte Besonderheit hinweisen. Sie verwenden Pfeil und Bogen sowie hölzerne Wurfspeere, die mit Feuersteinspitzen bestückt. Dolenfedern, tausende von Bruchstücken dieser Steine, die ich mir mit der rasiermesserscharfen Feuersteinlamelle halbieren konnte, haben sich nach kreuzweiser Fixierung am Pfeilende als besonders drehfreudig an meinen Geschossen aus Hartriegel und Schneeballholz erwiesen. Das verwendete Feuersteinmaterial ist von bester Qualität und kommt größtenteils aus südlichen Kalkar. Übrigens, falls Sie diesen Busch noch nicht kennen, ein nicht unerheblicher Anteil der Geräte bestand aus ein wolliger Schneeballstrauch, den man von den Tuxer und Zillertaler Alpen bezog, steht links vorm Eingang zum Archäopark über der heutigen Ortschaft Unser Frau in Schnals. Geeignete Stängel als halbwegs gerade gewachsene Träger von Pfeilspitzen sind an ihm keine zu sehen, ähnlich wie bei allen in der weiteren Umgebung geprüften Hartriegelbüschen. Ja, ich meine mich ganz gut in die Gedanken all jener Personen versetzen zu können, welche die Gegend hier auf den Spuren meiner vormaligen Tätigkeit hindurch streifen. Seit 2000 vor Christus, frühe Bronzezeit, haben Hirten dieses Gelände als Weideplatz für ihre Schafe und Ziegenherden genützt. Von Laas aus im Süden, des Nieder- und über den Sonnenhang und die Vorberge hinweg, diese beiden Täler bilden wahrscheinlich die natürlichen Grenzen eines ausgedehnten Jagdreviers. Von Fendt aus im Norden durchs Rofental, das hinauf bis an den Alpenhauptkamm reicht, zum niederen Hochjoch und nach Kurzras hinunter, von Vernackt aus im Süden übers höhere Niederjoch ins Niedertal, mit seiner alten und neuen Schäferhütte vor und nach der Kasa zur Göttin Ana. Die Dana, uralte europäische Göttin. Das ist hier Danae, Dana. Der Ort oben, nach der Sage, ist oben, wo der Ötzi gelegen ist, ungefähr dort, ist Danae. Dana. Und weiter hinaus bis zum hohlen Stein. Der große überhängende Felsblock bildet einen besonders geschützten Platz, den die vorgeschichtlichen Menschen im Sommer immer wieder aufsuchten. Sie errichteten Feuerstellen, verwerteten die Jagdbeute und stellten Werkzeuge aus Holzknochen und Geweih her. Die Fundstelle des Mannes im Eis ist von hier ca. 12 Kilometer entfernt. Und es ist nicht auszuschließen, dass ihn sein Weg an diesem Felsen vorbeiführte. Um dieses rekonstruierte Phantom meiner Anwesenheit mit ihrer Vorstellungskraft, so gut es eben geht, zu begreifen. Und ich meine mich auch sehr gut in die Gedanken solcher Personen versetzen zu können, die gar in ganz anderen Gebirgszügen als Hirten unterwegs sind. Wie immer zusammengesetzte Herden sie beaufsichtigen und lenken müssen, nämlich von den Gefahrenstellen wie Wänden, Schrofen, Spalten und Trichtern weg und hin zu den üppigen, nicht zu steilen Weidewiesen mit ebenen Ruheplätzen und schattenspendendem Zirben, Arfenbestand, Zugang zu unverschmutzten Seen und Lacken, Bächen und Quellen mit eingeschlossen. Dove gli animali sono preziosi. Da wir unsere Tiere lieben. Da hieße es dann in Anbetracht des Toten nach beiden Seiten hin auszurufen, wohlan, nimm Abschied und gesunde, wie es sich gehört. Das würde man jedem Angehörigen angesichts eines Leichnams und sei es eine nahe Verwandte oder ein nahe Verwandter aufmunternd zurufen müssen. Aber auch ferner stehenden Trauernden nehmt Abschied und gesundet, wie es sich sowohl für den Verstorbenen als auch für die Hinterbliebenen gehört. Doch ab wann verwandelt sich dieser offensichtliche Tote in so einen gefährlichen Ahnen, dem zwar dergleichen Abschiedsworte gegolten haben und der dennoch nicht loslassen kann, sich vielmehr für die unvermeidliche Abwendung an den Überlebenden rächen könnte, indem er in deren Träumen, speziell der Voll- und Neumondnächte, wiederkehrt, unmittelbar nach seinem Hinscheiden, aber auch noch später, nach einer entsprechenden Reinigungs- und Regenerationsfrist, immer wieder, bis zur Auferstehung der Toten. Diese verheißene Auferstehung aller Abgeschiedenen bei aufgesprungenen Gräbern in der Gestalt von veritablen Knochenmännern und Knochenfrauen mit frischem Fleisch umkleidet, so eine Vorstellung von Resurrektion muss ja eindeutig als verfehlt gelten. Denn nur der verklärte Leib, das Soma Pneumatikon, führt ein echtes und im Erhörungsfall gelungenes Nachleben bis ans Ende der Zeiten oder bis knapp davor. Und danach, was geschieht dann? Wer weiß es, noch sind wir nicht dort. Um so eine Menschenseele, die sich hinauf um so eine Menschenseele, die bis, sich zum hinauf, Joch bis zum Joch und auf die andere Seite hinüber davonstehlen will oder für einen Weg oder Flug dorthin angestiftet wurde, oder für einen Weg oder Flug dorthin angestiftet wurde, wie von Hexen geraubt, Hexen geraubt, um so ein gehetztes, Etwas noch vor Erreichen der höchsten, etwas noch vor Erreichen der höchsten Höhe einzufangen. Was bedeutet, dass derjenige, was bedeutet, dass derjenige unten im Tal, dem die Seele abhanden gekommen und der daraufhin gekränkt ist, erkrankt ist, gesunden kann, sonst wäre es nämlich zu spät. Dazu müssen wir den Weg während der lebensrettenden Seance, Sitzung, in Gedanken hinauf antreten. Dazu müssen wir in ziemlichem Tempo, imaginierend, empor, eilen in einem quasi heilbringenden Aufstieg mit möglichst genauer in einem quasi heilbringenden Aufstieg mit möglichst innerer Vorstellung aller Landschaftsdetails, deren wir habhaft werden können, sogar der Blockhalden und Felsrunsen, hinter denen sich diese flüchtende geraubte Seele verstecken könnte. Nur mit solch imaginativer Anstrengung wird es uns gelingen, den lebendigen Geist noch vorm Pass einzuholen und wieder zu seinem Eigner, mag sein ins angestammte Tal, auf jeden Fall aber zu unserem Standplatz, wo die Zeremonie stattfindet, zurückzubringen. Und dann wird es ein Zeichen. Und dann wird es ein Zeichen geben, unüberhörbar. Ein Zeichen geben, unüberhörbar. Sobald uns solches gelungen ist. Das bedeutet, nach einem währschaften Morgenessen, wenn man sich helvetisch ausdrücken könnte, noch im Schutz der Nacht am Lagerplatz oder im Heimhof oder auch ohne Zmorget, in nüchternem Zustand, sollte man zu spät aufgestanden sein und die Sonne bereits, da hätte also der Aufbruch zum Aufstieg bereits den Talgrund bescheinen. Da hätte also der Aufbruch als finale Unternehmung zum Aufstieg zu erfolgen, als finale Unternehmung. So als habe man, wie selbstverständlich, oben am Weg, am Steg, an den Vieheinfängen zu tun. Oder wie zur Holzarbeit. In dieser jetzt höchst gelegenen Lärchenzone. In den Bergwald zu gehen. Die gewiss früher noch weiter hinaufgereicht hat. Beinahe an die Gipfel, ohne sogenanntes ewiges Eis. Wie der Wald nun als breiter Hanggürtel mit schütterem Bewuchs über die steilen Talflanken hinzieht, bisweilen in tosende Kleinschluchten hinabkriecht, in solch gestandene Einschnitte, üppig mit Moos und Meisterwurz bestandene Einschnitte, in denen das Schmelzwasser mehr als armdick hervorschießt. Es sieht ganz so aus, als wollten wir uns weiter oben im baumlosen Gelände am Hüttenbau zu schaffen machen. Als seien wir zur Instandsetzung nach den Winterschäden unterwegs. Als gelte es, die vorsommerlichen Aufräumarbeiten zu verrichten. Holzreste nach Lawinenbruch aufzusammeln. Aus geeignetem Stangenholz die neuen Regenrinnen aushackend. Wie zum Schein mit der jüngst erworbenen Kupferaxt, versteht sich. Während die Mischmaschine leiernd, vom Benzinaggregat angetrieben, eine Phantasmagorie, den neuzeitlichen Mörtel, die Speis anrührt? Nein, um die Steinplatten im Aufbau lose einzubetten. Dazu genügte ja der feine Quarzsand. Dazu läge gar die durchtränkte, schwere Erde parat. Um die Mauern der Hürden aus vorgefundenen, zusammengetragenen Blöcken hochzuziehen. Für die steinernen Einfänge des tagsüber zerstreuten Kleinviehs, welche ganz ohne Bindemittel befestigt halten. Allein aufgrund des Eigengewichts ihrer Platten. mag sein, an einen größeren Felsblock angedockt. Am Rand der Weidewiese. Der Wiesenweide. Wo sich zur Abgrenzung nach unten hin ohne dies schon der behäbige Steinhag entlangzieht. In schönen Bögen. So ein anonymes Bauwerk. Im Großen und Ganzen intakt geblieben. Wie lange schon? Wie lange noch? Da oberhalb ginge es in wilder Jagd durch. Auf einer Route abseits des markierten Wegs. Nämlich schräg drüben beim ebenen Rhein. Der so heißt, weil er keine Buckel hat. Die alte Hirtenhütte mit ihrem Gemsengiebel ließen wir unten liegen. Sie bliebe ebenso unbesucht wie das Martal mit dem berittenen Heiligen. Hinter blütengeschmücktem Kreuzgitter. Am markanten Felsblock. Das hat der Junge vom Thiesenhof angefertigt. Mit Klapptür zum Öffnen und Schließen. Hier wäre bereits, oder längst schon, das unendliche Rauschen aus den niederstürzenden Bächen zu vernehmen. Da weiter oben gelte es überzusetzen. Das heißt man Groasgriab, große Gräben, großer Graben. Dort, wo der Seitenbach immer wieder ausbricht. Bisweilen das Geschiebe tief hinunter ins Tal verfrachtet Richtung Raffeinhof. Wodurch sich der Thiesenbach mit seinen steilen Uferflanken zusätzlich weiter eintieft. Es ginge seitlich höher oben vorbei, am Schneckenhaus, kenne ich mich aus, Schulter hoch. Auch dies bliebe links liegen. Sein Standort an der prismatischen Informationssäule wäre von Ferne erkennbar. Hinauf bis zum Hauser, diesem charakteristischen Rücken. Da würden wir dann den markierten Steig erreicht haben. Genauso wie beim jährlichen Schafeinzug in dieses Tal üblich. Liebend gern würden wir uns von den Ziegen aufhalten lassen, von diesen Pseira-Geißen mit ihren weithin scheppernden Schellen, kurznasig und gehörnt, wie sie sich zuerst neugierig näherten, dann wieder ganz uninteressiert entfernten. Auf halbem Weg zum Similaunjoch. Es ginge weiter, taleinwärts zum Thiesenberg. In Serpentinen ansteigend, Bergläufer huschten vorbei. Durchtrainiert, mit minimalem Rückengepäck. Rossschweif werfende Tranceläuferinnen in eng anliegenden bunten Leggings könnten wir bergaufrennen sehen. Während unserer kurzen Rast auf ca. 2700 Metern Höhe am Seifritz, beim Drahthüttel, an dieser ehemaligen Versorgungsstelle für die Similaunhütte, ein Stück vor der jetzigen Wasserleitung. Da steht noch Gemäuer. Es sind sogar 4-5 Holzsäulen zu sehen. Bis dahin hat man dereinst die Güter hereingeschafft, auf Tragtieren, mittels Tragsätteln. Anschließend alles am eigenen Rücken weiter hinauf befördert. Dann die erste Seilbahn gebaut. Heute beginnt sie ja am tiefstmöglichen Punkt, ganz unten an der Straße beim Stausee. Hier wäre die Stelle, wo wir den aktuellen Schafweg verließen. Hineinstiegen in die Gänz, wie zu erwarten, gemeinsam, allein. Da sollten wir uns kundig machen. Da müsste eine Durchstiegsroute vorab festgelegt werden können. Da ginge es nicht mehr weiter. Da rutschte der Untergrund weg. Da ließe sich kaum ein verlässlicher Griff mehr finden. In einem überflüssigen, kräfteraubenden Abstecher. Da müssten wir uns sputen. Da sprengen wir über den feuchten Rasen hinweg. Da tasteten wir von einem Block zum nächsten. Du könntest dich emporfedern lassen. Unförmige Blöcke lägen lose aufeinander. Da hörtest du die Wanderer drüben einander noch etwas zurufen auf ihrer Panoramaroute E5. Da böte sich noch Gelegenheit, Schmelzwasser zu tanken. Aus leicht zugänglichem Rinnsal. Da schöbe ich dich nach. Da zöge ich dich herauf zu mir. Da stapfe ich dir vor. Da Da kämst du an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter. Vor dir her. Da fändest du auf den Schutt übersäten Bändern zu wenig Halt. Kämst du an einer bestimmten Stelle nicht ein mehr Griff weiter. Ein Griff würde ausreißen. Da. Ein zweiter drohte zu fändest wackeln. Du auf den Schutt übersäten Eine Steinplatte Bändern rutschte zu wenig hinunter. Halt. Ein Griff würde ausreißen. Ein zweiter drohte zu wackeln. Eine Steinplatte rutschte hinunter. Merkwürdig lautlos. Sollten wir nicht besser hier hinausqueren? Und das steinübersäte Altschneefeld zum Anstieg benützen? Wie das golden aufblinkt, in einem fort glitzert. Man könnte sich darin förmlich verschauen. Könnte festwurzeln wollen auf diesem vorläufig solid erscheinenden Stand. Und auf die intendierte Nachstellung des Entflohenen gänzlich vergessen haben. Die hochfahrende Seele somit entwischen lassen. Da stünden wir an. Der Felsschutthang hätte sich aufgestallt. Man könnte nicht sehen, wie es oben weitergeht. Ob es überhaupt eine Chance fürs Durchkommen gäbe. Die Gedächtnispyramide wäre längst sichtbar geworden. Sollten wir bereits zu hoch an sein? War da seinerzeit ein Wegband ausgehackt, ausgeschabt, ausgehoben, gar Platten verkeilt, in Stufen angelegt? In kurzen Abständen neuerlich Steinschlag, durch die Rinnen von den Finalspitzen herab, als Nomen est Omen. Noch eine polternde Ladung Gesteinsbrocken, mit mehrfachem Aufschlag, hintereinander. Zum Abwarten hieße es, sich unter aufragende Felsen zu ducken. Dann, aus der Verspreizung, sich hochstemmen. Am Ellbogen, mit beiden Knien, ohne vertrauenswürdigen Stand oder Griff, auf den nächsten Block hinübergeschwindelt, siehst du dort oben drüber, etwa zu einem gangbaren Ausweg hin, gar eine mögliche Querung durch halbwegs haltbaren, plattigen Schutt, denn ständiges Zurückrutschen könnte ermüden, Sehnsucht nach sicherem Halt, wie im Kalk, im kompakten Granit. Es wären bereits Stimmen von oben vernehmbar, Neuschneezonen aufgeweicht, mit unsicherem Blockwerk darunter? Das würde man vermeiden wollen. Und tappte doch hinein. Da eilten wir in Riesenschritten voraus. Da hasteten wir in ausgreifenden Stabhochsprüngen hinterher. Da erschiene der angestrebte Grat auf einmal ganz nah. Da würde sich die oberste Kante wohl ein letztes Mal entziehen wollen. Da wäre gar der letztendliche Ausstieg zu hoch angesetzt gewesen. Da rückte der eigentliche Übergang in abrupten Bildsprüngen nahe heran. Da dehnte sich der umgebende Bergraum mit einem Mal nach allen Horizonten hin aus. Da wüsste man die ersehnte Stelle, Seele bestürzt, überstürzend erreicht. Da wäre man wohl, unversehens, in eins fallend, bereits am Punkt der Punkte angelangt. Thiesenjoch. Aufstieg zur Fundstelle. Eine akustische Rekapitulation. Hörstück von Bodo Hell, Text und Martin Leitner, Ton. Gefährtin, Tödin, Anne Bennent. Hirte, Jäger, Bodo Hell. Im Originalton Hans Heid, Elmar Horrer, Heidi vom Thiesenhof, Kaoko Amano, Elsbetta Wallnoffer und andere. Komposition und Musik Angelica Castelló. Schnitt Manuel Radinger. Regieassistenz Xenia von Manstein. Regie der Autor. Produktion Österreichischer Rundfunk 2016. Das Hörspiel Thiesenjoch, Aufstieg zur Fundstelle, eine akustische Rekapitulation von Bodo Hell, bieten wir auch als Podcast in unserem Ö1-Hörspiel-Podcast-Kanal an, mit Bonusmaterial. Bodo Hell gibt Einblick in seine Arbeitsweise als Autor in den Bergen. Als Podcast können Sie das Hörspiel in binauraler Tonaufnahme hören. Das heißt, mit Kopfhörern erhalten Sie einen besonders räumlichen Höreindruck. Das Hörspiel gibt es jetzt übrigens auch als Buch. Bodo Hell hat gemeinsam mit dem Tontechniker des Stücks Martin Leitner das Thema schriftlich komplettiert. Und zwar unter dem Titel 1991-991. Das ist der Tag, an dem Ötzi gefunden wurde, am 19.09.1991. Das Buch ist in der Bibliothek der Provinz erschienen. Auf Wiederhören, sagt Monika Kaltschitsch.